Lost in Music, die Kornél Kiriak Story. Ein Feature von Patrick Banusch. Metronom 75. Aveți salutul lui Kornél Kiriak și invitația de a Der 4. März 1975. Ihr versteht nichts? Es ist eine rumänische Sendung. Nur, dass sie nicht aus Rumänien kommt, sondern aus einem ehemaligen Militärkrankenhaus am Englischen Garten in München. Sie heißt Metronom. Ihr Macher Kornél Kiriak, 33 Jahre alt. An diesem Nachmittag, 4:15, geht es um das letzte Album der britischen Bluesrocker Groundhogs. Ach, wer ich bin? Metronom 75. Metronom 1975. Ich bin Trudi, die Stimme aus einem Vorspann. Wer Kornél hören wollte, und das waren viele, hörte erst mal mich. Und deswegen präsentiere ich euch die Geschichte von Kornél Kiriak, dem berühmtesten und gleichzeitig einsamsten Radio-Disc-Jockey der Welt. Und die beginnt nicht an diesem kalten Wintertag in München, sondern über 20 Jahre früher. Im rumänischen Pitești, eine Stunde nördlich von Bukarest, im Stalinismus der 50er Jahre. Kornél ist erst 12, die Eltern Parteimitglieder. Und doch stößt ihr Sohn eines Tages auf einem verbotenen Radiosender. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour. Willis Conover sendet für Voice of America Jazz in die ganze Welt. Auf Kurzwelle. Das Sendesignal schießt Richtung Weltraum, prallt an der Ionosphäre ab, dem elektrisch geladenen Teil der Stratosphäre, überwindet Grenzen, Entfernungen, eiserne Vorhänge und dringt direkt an Kornéls Ohr. Trotz schlechten Empfangs, Kornél ist verrückt nach der Sendung und träumt sich in die Welt des Jazz, der westlich bourgeois und in Rumänien verboten ist. Er hat als Jugendlicher im Grunde genommen nur am Radio gehangen und war ein Einzelgänger durch und hat nur Musik gehört. Sagt Linda Schuster, 58. Zu ihr gleich mehr. Zuerst aber ein damals 47-jähriger Ex-Schauspieler und Jungpolitiker. My name is Ronald Reagan. 1956 startet die USA einen weiteren Sender. Radio Free Europe sendet aus München in den Ostblock. Exilanten machen nah am Eisernen Vorhang Programm in ihren Heimatsprachen. Und Reagan treibt Spenden ein für eine neue, starke Sendeanlage, die es den Kommunisten zeigen soll. Zum Beispiel den rumänischen. In Brasov oder zu Deutsch Kronstadt wohnt Familie Schuster, wie Hunderttausende Siebenbürger Sachsen. Ihre kleine Tochter heißt Linda. Das Regime war natürlich hart. Man konnte nie wissen, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Und wir wollten einfach in Freiheit leben. Ne? Und deswegen haben meine Eltern, als ich schon 10 Jahre alt war, die ersten Anträge gestellt, nach Deutschland auszureisen. Bis dahin träumen sie vom Westen. Wir haben sehr viel Dias Berlin gehört, an den Nachmittagen auch Radio Freies Europa, und das war nicht erlaubt. Das war irgendwie erstaunlich. Ein Kind weiß immer, worüber man schweigen muss in so einem Regime. Ein Regime, in dem ein ehemaliger Schumacher-Lehrling aus dem Dorf Skornicest Karriere macht. 1954 Mitglied im Zentralkomitee. Ab 1955 im Politbüro zuständig für Organisation und Kader. Sein Name? Nicolae Ceaușescu, Mitte 30 und Ziehsohn von Staatschef Gheorghiu Deș. Die 60er Jahre. Der Stalinismus scheint vorbei. Das Jazzverbot fällt. Kornél, jetzt 19, gibt seine eigene kleine Zeitschrift heraus, handgeschrieben. Seine Abonnenten, drei Musiker aus Bukarest. Johnny Raducanu, wir hören gerade seine Big Band, besucht ihn und ist begeistert von dem schlaksigen Jungen. Spricht der über Jazz, fangen seine Augen zu glänzen an. So einer gehört nach Bukarest. Întâlnire cu jazzul. Prezintă Cornel Chiriac. Ab 63 moderiert Cornel die ersten Jazz-Sendungen im rumänischen Nachkriegsradio. Er schreibt ein Buch über Louis Armstrong, baut den osteuropäischen Jazzverband mit auf und abends hält er in überfüllten Studentenclubs Vorlesungen mit Plattenspieler. Es war eine sehr intensive Zeit, aber sie war auch zugleich, weil das Schwert des Kommunismus immer über seinem Kopf hing, war es auch immer eine gefährliche Zeit. Der ganze staatliche Rundfunk ist voller Apparatschiks. Der langhaarige Cornel bekommt kein Honorar, weil er nicht morgens um 8 abstempelt. Dass er ganze Nächte durcharbeitet, interessiert niemanden. Die herumlungernden Aufpasser der kommunistischen Partei begrüßt er immer so: Na, was bewacht ihr Schönes? Das Mittelmaß? Dafür landet man leicht im Gefängnis. Contribuție 1965 stirbt Staatschef Gheorghiu Deș. Der neue Generalsekretär der KP heißt Ceaușescu. Ein Modernisierer, ein Reformer, jedenfalls stottert er und ist seiner eigenen Muttersprache kaum mächtig. Beeinflusst von der Beatmusik und der amerikanischen Hippie-Bewegung blüht etwas ganz Neues in Bukarest auf: Rock. Wieder mittendrin Cornel Chiriac. Hier die Band Mondial mit Primavara. Bricht eine Art Tauwette aus? Es war eine Zeit, wo die meisten sich nichts mehr gefallen lassen wollten. Man spürte aber nicht, dass... Wir haben damals nie die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert. Auch Phoenix, Newcomer-Band aus Timișoara, machen sich keine Illusionen. Im düsteren Kanarul träumt ein Kanarienvogel, sein Käfig stünde offen und knallt gegen die Gitter der verschlossenen Tür. Trotzdem, Cornel, jetzt 26, und sein Redaktionskollege Geo nutzen die Gunst der Stunde und ergattern einen Sendeplatz für die erste Pop-Rock-Sendung in der Geschichte Rumäniens. Aber ihnen fällt kein Titel ein. Geo übt erstmal Sportpistole. Den Rhythmus, in denen die Zielscheiben beim Wettkampf auf- und zugedeckt werden, simuliert er im Büro immer mit einem Metronom. Metronom, realisiert von Cornel Chiriac. Und genau so nennen die beiden die Sendung. Die Titelmusik ist gleich daneben, geht einem aber nicht mehr aus dem Ohr. Ab dem 10. Juli 1967 läuft sein Lieblingsmusiker Bob Dylan, außerdem Janis Joplin, die Doors, die Beatles, die Stones, Blues und Soul. Jede Woche 16:45 im kommunistischen rumänischen Rundfunk. Auch wenn Cornel Platten oft illegal aus der US-Botschaft besorgen muss. Er übersetzt die Texte, hat ständig Ärger mit der Zensur und feiert bald einen neuen Star am Musikhimmel. Jimi Hendrix. Cornel liebt Hendrix und Dylan. Und alle jungen Rumänen lieben Cornel und seine Sendung Metronom. Emil Hidos, heute 58, damals 17 und Kellner in Bistritz. Er feiert gerne und hat wegen zu langer Haare Ärger mit der Polizei. Also ich war eigentlich Elvis-Fan, Beatles-Fan, Rolling Stones-Fan, also ganz von Anfang. Und so etwas von der Radio Romania hast du nie gehört. Jetzt schon. Alle Jungs von meinem Kreis zwischen 17 und 19 Uhr, alle heim zu hören Metronom. Das kann ich 100% sagen, hat unsere Augen geöffnet. Wir haben viel, viel anders gesehen, unsere Leben und der Unterschied zwischen Kommunismus und Freiheit. Linda Schuster ist jetzt 18 und in Jasch im Nordosten des Landes. Im überbelegten Studentenheim der Fakultät für Germanistik kennt man nur ein Thema. Was man als regimekritisch betrachtet hat, waren eben die Texte der Musiker, also die Musik selber, nicht die Moderation von Cornel Chiriac. Er hat sich natürlich in einem bestimmten Rahmen bewegt, um nicht eingesperrt zu werden. Aber er hat immer den Weg gefunden, seine Gedanken so rüberzubringen, dass man als Zuhörer wusste, was er eigentlich meint. Nämlich Freiheit. Anfang 68 in Jasch. Am Nachmittag ist mir ein junger Mann über den Weg gelaufen. Da wusste ich, diesen habe ich noch nie gesehen in dieser Studentenstadt. So ein Schnauzer und hatte längeres Haar, als so die meisten hatten. Man durfte ja damals auch keine langen Haare tragen. Und war sehr schlank und eine interessante Erscheinung. Abends sieht Linda den Mann wieder. Die Stimme, die eine ganze Generation begeistert, steht beim Nationalen Studentischen Musikwettbewerb als Jurypräsident auf der Bühne. Und Sieger sind Phoenix mit ihren mutig offenen Texten. Diesen Sommer kommt Metronom wegen des großen Erfolgs täglich. Live aus einem Ferienhotel in Mamaya am Schwarzen Meer. Emil Hidos, 18, aus Bistritz, kellnert in den Ferien hier und gesellt sich abends zu Cornell und seiner Entourage. Er nach der Sendung, ich nach der Arbeit, wir haben alle zusammen unter dem Hotel Flora getroffen und getrunken und geredet, alle möglichen, bis um 5 oder 6 Uhr früh. Das war sehr stolz, da kann ich 2 Meter oder 1 Meter von der Cornell Kiriak zu stehen. Der Hoteldirektor ist wie damals üblich Securitate Spitzel. Der war immer an unserer Nähe am Abend. Der wollte auch hören, was wir reden. Cornell geht zum Direktor und lässt seine Hose runter. Er hat gesagt, wenn willst du etwas hören, dann kannst du mich meinen Arsch hören. Also er war da ein Riesencharakter und einen Riesenmut gehabt. Er wollte seine Meinung, hat gesagt, scheißegal, was ist passiert, ich sag meine Meinung. Meinungsfreiheit wollen auch die Tschechen. Dubček reformiert das Land Richtung Sozialdemokratie. Am 21. August 68 walzen die Sowjets den Prager Frühling nieder. Nur einer macht überraschend nicht mit. Nikolai Ceausescu. Er verurteilt den Einmarsch sogar öffentlich. Nicht, dass er für Demokratie wäre. Er hat Angst, der Nächste auf der Liste der Russen zu sein. Und verstärkt den innenpolitischen Druck. Liberalisierung in Kultur und Gesellschaft muss aufhören. Das könnte die Sowjets provozieren. Zurück in seinem Büro im Bukarester Funkhaus findet Cornell 2 Dinge vor. Eine Einladung zum Kongress des Osteuropäischen Jazzverbands, Ort Bratislava CSSR. Er beantragt eine Genehmigung zur Teilnahme. Ohne bekommt man keinen Reisepass. Und noch etwas ist neu. Ab sofort weniger kritische Texte, weniger amerikanische Musik. Jeder Song ist der Zensur vorzulegen, bevor er gesendet wird. Cornell bekommt große Lust zu provozieren. Anfang 69 geht er aufs Ganze, vor Millionen Metronom-Hörern. Heimlich tauscht er im Studio das vom Zensor genehmigte Musikband aus. Und so läuft folgender Song. Back in the USSR. You don't know how lucky you are. Nach Niederschlagung des Prager Frühlings. Im Rundfunk eines Landes, das sich wieder Richtung Stalinismus bewegt. Metronom wird sofort abgesetzt. Und der Kommentar? Gar nichts. Da war absolut tot. In der Zeit, also wenn Metronom war bei Radio Romania, da war eine andere Sendung. Absolut keine Erklärung. Wir sind Urlaub oder gar absolut kein nichts. Eine Woche später sollen Phoenix auf dem Musikfestival von Kronstadt spielen. Aber Beamte des Kulturministeriums halten die Band in einem Bukarester Hotel fest. Cornell fährt nach Kronstadt und verlangt wütend von der Festivalleitung, Flagge zu zeigen. Doch die knicken vor der Staatsmacht ein und sagen den Auftritt der kritischen Band ab. Cornell betrinkt sich, zündet den Vorhang in seinem Hotelzimmer an und fährt zurück nach Bukarest. Er ist zwar seine Sendung Metronom los, aber immer noch Jazzredakteur. In seinem Büro trudelt ein Schreiben ein. Die Genehmigung zur Teilnahme am Jazzkongress in der Tschechei. In dem Standardformular ist bei Zielort mit Kugelschreiber eingetragen Bratislava, CSSR. Damit kann er zum Passamt. Stattdessen marschiert er nachts zu Freunden ins Atelier des berühmten Grafikers Zika Baroy. Der übt die Schrift auf dem Formular und macht aus dem Bratislava CSSR ein Bratislava CSSR und Österreich. Schon dafür könnten beide in den Knast wandern. Kornel sitzt wenige Tage später mit dem Schreiben auf dem Passamt. Er geht zu einem der Beamten, der sieht sich das Formular an, dann sieht er Kornel an und dann stempelt er ihm eine Ausreisegenehmigung für die CSSR und für Österreich in den Pass. Kornel ist dabei abzuhauen, doch schon kurz vor seiner Haustür gerät er in eine Studentendemo. Plötzlich haben sie Kornel gesehen und riefen ihn lauthals und wollten ihn als Führer dieser Demonstration da nach vorne schieben. Und er wusste ganz genau, wenn er sich da als Sprecher der Demonstranten dazu begibt, dann ist das Gefängnis so sicher wie... Er versteckt sich in einem Hauseingang. Dann macht er sich aus dem Staub, fährt nach Bratislava, nimmt an dem Kongress teil und steigt in den Zug. Nicht zurück nach Bukarest, sondern Richtung Wien. Bis Österreich sind es nur wenige Kilometer, doch dazwischen liegt der eiserne Vorhang. Kornel zeigt seinen Pass. Und kommt anstandslos durch. Kurz vor Kitzee passiert der Zug die Grenze zwischen Ost und West. März 1969, Englischer Garten, München. Der US-Sender Radio Freies Europa. Ein langer weißer Klotz. Früher ein Militärkrankenhaus. Für die deutsche Linke vom CIA bezahlte Provokateure. Für die kommunistischen Regime Faschisten. Für die Hörer hinter dem eisernen Vorhang Helden. Die Sendeanlage, für die Ronald Reagan gesammelt hat, läuft mit voller Kraft und überträgt in 21 Sprachen. Darunter Polnisch, Russisch, Ungarisch, Bulgarisch, Tschechisch, und Rumänisch. Aici Radio Europa Libera. Seit 2 Jahren arbeitet Journalist Max Banusch, heute 81, hier. Mit 43 damals einer der Jüngsten. Er findet das Musikprogramm irgendwie nicht so richtig, also nicht so richtig... Ich habe gesagt, in diesem Moment, die Musik ist Beatles, die Musik ist die englische Formation. Die Leute haben geantwortet, das ist eine Idiotie. Ist nicht möglich zu hören, die Musik auf Shortwave. Weil wirklich, kurze Welle war nicht der beste Weg für die Musik. Aber das Problem, es war nicht, das ist der beste Weg. Das Problem war die Musik, die neue Musik. Da ist sein Chef. Er hat gesagt, Max, ich habe einen verrückten Brief bekommen. Ich habe gelesen diesen Brief. Der junge Mann, ein Unbekannter für mich, er hat geschrieben, dass wir haben in dieser Radio keine Programme für junge Leute. Wir sind Analphabeten, er hat geschrieben mit nicht sehr freundlichen Wörtern. Und er ist einverstanden zu kommen und zu machen für uns ein wirkliches Programm für junge Leute. Banusch fährt nach Österreich, in ein Aufnahmelager für Ostflüchtlinge. Und trifft den Absender des Briefes. Er war wie Jesus Christ. Sein Haar, seine Figur. Es war für mich ein absolut totale Junge mit Talent. Und ich habe gehört, wie gute Radiostimme hat dieser junge Mann. Hat mir gesagt, dass er hat ein Programm Metronom, sehr berühmt, und er möchte diese Metronom zu machen in unserem Radio. Er soll ihn sofort nach München schaffen. Doch als Asylant darf Kornel Kiriak Österreich offiziell nicht verlassen. Er hat gesagt, ich fahre in den Kofferraum. Nein, ich habe gesagt, nein, weil es Kontrolle in der Grenze. Die deutschen Offiziere von Grenze sind nicht naiv. Kornel soll zu Fuß über ein Waldstück. Max Banusch wird dann auf der deutschen Seite mit dem Wagen auf ihn warten. Gemacht, akzeptiert, aber zwischenzeit kommt ein Regen. War schon Nacht. Ich habe über Grenze gefahren. Ich glaube, das habe ich einen Fehler gemacht. Und ich habe zu viel gefahren. Und nach diesem, ich habe gesehen, dass wenn ich fahre nicht zurück, ich kann nicht finden Kornel. Also ich habe gefahren so Meter nach Meter, weil auf Autobahn zu fahren, also zurückfahren, es ist eine verrückte Idee. Nach ungefähr einer Stunde oder zwei Stunden, ich habe in Kornel gesehen, es war total kaputt. Voll Wasser, voll... Egal. Am 2. Juni 1969, zwei Monate nach Absetzung, startet Metronom wieder. Diesmal aus dem Exil, auf einem Sender, den man in Rumänien nicht hören darf. Und die Stimme in seiner Erkennungsmelodie bin ab jetzt ich. Kornel Kiriak sitzt mit langen Haaren, Vollbart und Ringelpulli in München vor dem Mikrofon und sendet sechsmal die Woche gegen Lüge und Dummheit der rumänischen Diktatur. Assistiert von seinen Lieblingen Hendrix. Nur eines kann Menschen wirklich manipulieren: Musik. Mit Bob Dylan. Die junge Generation will nichts zu tun haben mit der Welt von heute. Dorit. Und den Beatles. Wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Das war ja wie ein Lauffeuer durchs Land gezogen, dass Kornel Kiriak geflüchtet war und beim Radio Freies Europa die Sendung weiter moderierte. Der Empfang war miserabel, trotzdem war er total begeistert, weil hier Kornel könnte frei reden. Er kann frei reden, aber seine Hörer und Fans sind in der rumänischen Diktatur eingesperrt. Wie der Kanarienvogel bei Phoenix. Liberalisierung und Freiheit war ein naiver Traum. Die Wahrheit sind Gitterstäbe. Er hat so gesprochen, dass jeder hat verstanden, dass er ist sein Freund. Er liebt seine Zuhörer. Er glaubt in seine Zuhörer. Und das ohne Zuhörer, er existiert nicht. Am Mikrofon war er wie in Trance. Und er hatte auch etwas von einem Priester, muss ich sagen. In dem Moment, das war die Licht live. Die Stimme des Kornel war anders. In dem Moment, es war eine andere Welt. Es war eine Welt so im Kosmos. Trotzdem, sein Programm war ein politisches Programm mit einer freundlichen Aggressivität. Doch kommt seine Kritik 1200 Kilometer entfernt in Rumänien an? Radio Freies Europa ist verboten. Sie kommt an, zum Beispiel bei Emil Hidos. Ich habe ein Radio und so ein mit Batterie gehabt, am Schulter gehalten und laut, Freie Europa. Am die Straße. Und da habe ich sofort gesehen, zwei Autos sind neben mir gestanden, das waren drei Leute, und hat zu mir gesagt, das ist das erste Mal, wenn noch einmal sehe ich dich mit dem Radio und so laut, dann gehst du ins Gefängnis. Doch Emil hört weiter. Also in meinem Kopf war so an die Zeit, er kennt für uns, und wenn er kennt für uns, wir müssen auch kämpfen. Und sie sollen ihm schreiben, fordert Kornel von seinen Fans. Ich habe bekommen in 10 Wochen 8 Briefe und ich war fantastisch, ein Champion. Er hat bekommen 800 Briefe. In diesem Moment wir haben wir gesehen, was für Impact hat Kornel Kiriak mit der jungen Generation von Rumänien. Aber was schreiben die Hörer? Über Musik, aber nicht nur über Musik. Jeder Brief war, sagt man, 30% politische Geschichte. Alles, was passiert im Gefängnis, alles, was ist passiert in Schule, alles, was ist passiert... Emil hört, wie Cornell so einen regimekritischen Brief in Metronom vorliest. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn der junge Mann hat Mut gehabt, so etwas zu schreiben und in Öffentlichkeit zu sagen, das kann ich auch. Da habe ich geschrieben und ich habe alles über unsere Jungs von Bistritz erklärt. Schlägerei von der Polizei, wir dürfen keine lange Haare, wir dürfen kein Zusammentreffen. 6 Briefe, einen davon zusammen mit seinem Freund Paul. Ich war schon sehr naiv an die Zeit. Am ersten Brief habe ich, die Einzige, was wusste ich, ich darf nicht meinen Namen. Ich habe unterschreiben mit Brian Jones, ohne Adresse, ohne nichts. Das war mein Lieblings von den Rolling Stones. Ich habe dann Postkasten geschickt, habe ich gewartet. Jeder Brief war eine Geschichte. Eine Geschichte zum Beispiel in Brasov. Aber diese Geschichte von Brasov, wer hat er gelesen? Schon die Leute von Nordrumänien, schon die jungen Leute in Bukarest, haben gehört. Und sofort haben gekommen andere Briefe, das haben gesagt. Auch in unserer Stadt, die kommunistische Polizei machen sie. Also war so, dass die ganzes Land haben gelernt, was ist passiert. Alles unter Pseudonym an anonyme Postfächer. Am besten, man gibt die Briefe im Bulgarienurlaub auf oder Touristen aus dem Westen mit. Denn es droht Gefängnis. Er hat auch gewusst, dass die Hörer sich großen Gefahren ausgesetzt haben, wenn sie ihm geschrieben haben. Die Jugend bei uns zu Hause erlebt eine Tragödie. Er schreibt mir ja darüber. Die Solidarität ist nicht so wichtig. Für Cornel Kiriak, jeder Diktator, jeder Leader von Rumänien war ein Kriminell. Er hat nie gesprochen wie ein Hooligan. Aber er hat immer gesprochen sehr klar und sehr freundlich über die Kriminellen. Einen Brief hat Emil einem Freund aus Moosburg mitgegeben. Aber die 5, die er in den Briefkasten geworfen hat, landen direkt bei der rumänischen Geheimpolizei. Die Sekuritat an die Zeit hat gesucht, einen Brian Jones. Der eine, was Arbeit nicht und was ist Hooligan oder so etwas. Aber ich war gegen, ich war das beste Kenner von der Bistritz. Ich war ein ganz normaler, junger Mann. Der Brian Jones aus Bistritz hat Glück. Er wird nicht erwischt, sondern zum Wehrdienst eingezogen. Der Brief, den er einem Freund aus Moosburg mitgegeben hatte, wird tatsächlich in Metronom vorgelesen. Doch Emil verpasst die Sendung. Gab es in der Kaserne kein Radio? Nein, nur interne Radio. Also Militärsender. Aber Privatradios waren erlaubt? Ja, aber ich habe Angst gehabt. Ich habe schon mitgekriegt, da war einer von uns vorher, was hat ein Radio mit Free Europe an der Kaserne angeschaltet und hat überall in die ganze Kaserne gehört. Die Jugend soll beim sogenannten Aufbau des Sozialismus mitmachen. Und geboten bekommt sie dafür nichts. Die Folge? Der Kamerad wird von der Polizei verprügelt und landet in der Psychiatrie. Ich war mutig, aber nicht so extrem mutig. Sehnsucht nach der Lieblingssendung? Für mich war wer in Schule, wo habe ich meinen Charakter geschleift. Ich wusste, da muss ich noch mal etwas lernen. Cornell lernt auch dazu. Auf seiner ersten Dienstreise kühlt seine naive Amerika-Liebe ab. Er war 1969 auch dabei in Woodstock. Und das war natürlich für jemanden, der aus dem Ostblock kam, nicht verständlich, dass jemand sich mit Drogen so zudröhnen konnte. Die westliche Jugend fühlt sich genauso betrogen wie die rumänische. Und Cornell teilt jetzt nach allen Seiten aus. Ihr werdet die Munition des Bösen verschrotten, egal ob kapitalistische oder kommunistische. Laboratoarele capitalismului sau cele ale comunismului. Metronom 70. Und ein ganzes Land hört ihm zu. Kleine Prozente war höhere wie Prozente vom politischen Programm. Er war der Einzige, das hat die neue Generation von Rumänien gewonnen für Radio Freies Europa. Linda und ihre Eltern dürfen nach 11 Jahren endlich ausreisen. Nun stand ich da in München, wusste weder, wie es mit meinem Studium weitergeht, noch wusste ich, was ich in Zukunft machen möchte. Und da habe ich mir erlaubt, Kornel Kiriak einen Brief zu schreiben. Und nach 2 Tagen hat er mich eingeladen und durfte ich überall rein und alles anschauen. Sie hat Glück. Für die Wunschsendung am Sonntag braucht er eine Assistentin. Da sind wir mit dem Einkaufswägelchen in die Bücherei von Radio Freies Europa rein und haben uns die Schallplatten geholt, so kiloweise. Ne? Und dabei sind wir uns auch immer näher gekommen. Ich meine, das ist ja, wenn man solche Handlangerarbeiten macht, dann spricht man natürlich miteinander und hat einen gewissen Austausch. Und ich war auch ein hübsches Kind zu dem Zeitpunkt, lange blonde Haare und noch rosige Bäckchen hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ich muss ihm schon gut gefallen haben, weil er ließ da nicht mehr locker. Also wenn ich mal 2, 3 Tage nicht anrief, dann machte er mir Vorwürfe. Ne? Und dann bin ich ein Dreivierteljahr später zu ihm gezogen. Zwischen den beiden ist es Liebe, aber nicht zwischen dem rumänischen Regime und Kornel. 100 Mal oder 200 Mal. Er hat bekommen Briefe von Securitate. Wo in diesem Brief war, wenn du machst weiter so, wir liquidieren. Und damit ist auch Linda in Gefahr. Wir haben im Erdgeschoss gewohnt und ich habe immer befürchtet, dass er eines Tages durch offene Fenster erschossen wird. Er selber hatte keine Angst. Aber er ist isoliert. Auf der einen Seite war er der berühmteste rumänische Bürger zu dem Zeitpunkt, den jeder vom 18. bis 81-Jährigen kannte. Und auf der anderen Seite war er ein Ausländer mit dunklen, langen Haaren, Vollbart, der auf der Straße halt ein Nichts war hier in München. Zu dem Zeitpunkt waren die Ausländer auch nicht gerade gern gesehen. Und die Kollegen bei Radio Freies Europa? Die ganze Redaktion war 80% alte Leute, Diplomaten, Leute ohne Verbindungen mit der neuen Generation, ohne Verbindungen mit der neuen Musik. Also er war ein nicht beliebter Gast. Für die war er ein kleiner Revoluzer. Und er kam als junger Mann zum Sender und war berühmter als alle anderen, die schon Jahre oder Jahrzehnte lang dort arbeiteten. Sicherlich war er auch oft wütend und konnte die Wut nicht kanalisieren. Er war in alle Lokale vom Dezenter von München zu finden, junge Leute zu finden, rumänisch auch junge Leute, zu sprechen mit diesen Leuten, zu helfen diesen Leuten. Im kleinen Bukarest? Oder der Altschwabinger Kneipe eines rumänischen Zirkusartisten? Sicher, das war ja auch immer eine Flucht, das Ausgehen. Und seine Sehnsucht von Rumänien war stark. Und jeder weiß, dass wenn du hast Sehnsucht nach deinem Land, du beginnst ein bisschen zu trinken. Weil wenn du trinkst, du kannst träumen. Kornel hat sehr viel geraucht und auch getrunken, aber nicht mehr als seine jugendlichen Freunde. In Musikerkreisen wird halt getrunken. Er hat gelebt in sein Studio und zu Hause in sein Heimweh. Sein Leben, sein Herz war in Rumänien. Dadurch hat er auch große Schwierigkeiten gehabt, Deutsch zu lernen. Er war auch in Deutschland nicht glücklich. Er ist 29, aber ganz anders als die westdeutsche Jugend um ihn herum. Schade, Sie sind links und haben doch keine Ahnung von der Realität in Osteuropa. Emil zum Beispiel sitzt gerade in der Kaserne und soll für den Kommandanten per Hand ein Heft kopieren. Und einmal da kommt ein Soldat von der Tor und sagt mir, du Emil, jemand von Bistritz sucht dich. Gehe ich ran am Tor. Ich habe einen gesehen, richtig, der war, wie soll ich sagen, nicht Freund. Also ich war Kellner, er war öfter Gast bei uns im Restaurant. Und dann bin ich zu ihm, oh Servus, schön zu sehen. Er hat gesagt, tut mir leid, ich bin offiziell hier. Ich war total paff, so wie ein Fisch, keine Luft mehr gehabt. Und da hat mich eingeladen bei der Kommandanten im Büro und hat gesagt, schau mal, hast du ein paar Briefe geschrieben an Cornel Kiriak? Ich nicht. Da war Fotokopie von 5 Stück. Daneben das Heft, das er abgeschrieben hatte. Eine Falle. Schau mal, das ist deine Schrift. Ja, was soll ich mal sagen? Ja, ja gut, Name von dem Gesetz, bist du verhaftet. Man bringt ihn weg, ihn und Paul Karol. Einen der Briefe hatten sie zusammengeschrieben. Hatten uns alle beide nach Bistritz, mein Sekretär im Keller. Und hat mich, über 3 Wochen, hat mich geschlagen. Am Früh, am Mittag, am Abend und am Nacht auch. Also hat mich nie geschlafen zu lassen. Mein Wunsch war nur zu schlafen, nicht essen oder so etwas. Nur zu schlafen. September 1970. Er war sehr müde, nahm Schlaftabletten, 9 Stück. Und die beendeten sein Leben. Der Tod von Jimi Hendrix war für ihn und natürlich auch für die meisten Zuhörer ein großer Schlag. Und da hat er auch geweint. Er war wie ein Vater, wenn er verliert seinen Sohn. Und er hat gesagt, alle Schüler, alle Studenten muss kommen mit einem schwarzen Band in die Schule. Tausende, schon Tausende von Schülern sind gekommen mit einem schwarzen Band. Und auch als Janis Joplin starb, war er sehr berührt. Also das waren extreme Zeiten, weil mit sowas hatte ja zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet, dass man den Drogentod sterben kann. Auch Emil Hidos ist überrascht. Bei seinem Prozess taucht ein Verteidiger auf. Die einzige Worte, was hat der Anwalt gesagt? Alle Leute in der Saal hat gelacht. Er hat gesagt, Entschuldigung, ich habe noch einen Prozess in einer anderen Saal, kann ich gehen? Das war alles. Dann wird es kafkaesk. Man hat Aufzeichnungen bei ihm gefunden, über die Partys mit seinen Freunden. Ich Beispiel habe ich ein Tonband, ich war responsabel für meine Musik. Ein anderer hat mehr Geld, war responsabel für den Schnaps. Jeder hat ein Gebiet. Und das habe ich geschrieben. Und dann hat die Sekretärin gesagt, oh, das ist eine Organisation. Und das macht 24 Jahre Haft für faschistische Propaganda. Und ich bin zum Zähler geschickt, hat gesagt, sie bleiben bei 24 Jahren. Und dann am zweiten Tag, mein Urteil ist von faschistischer Propaganda weg und dann bleibt nur antikommunistische Propaganda. Und das ist für den komisch 6 Jahre. 6 Jahre für 5 Briefe an seinen Lieblingsdiskjockey. Ich war froh. Trotzdem war ich ein bisschen mit schwarzen Gedanken bei 24 Jahren. Ich war 18, habe ich gesagt, naja, komm ich raus, ein alter Mann. Metronom 71. Ein hörbar angeschlagener Cornell am 3. Juli 1971. Vor wenigen Tagen ist Jim Morrison von den Doors in Paris einer Herzattacke erlegen. Primul succes care a respondit numele grupului The Doors în întreaga lume. Was hört man da im Hintergrund? Sekretatul Jim Morrison la orgel, pian. Also die Stimme kam von draußen, er hat mit offenem Fenster gearbeitet. Und wenn er auf Sendung war, dann hörte man die Vögel aus dem englischen Garten. Manche sind frei, andere eingesperrt im Käfig. Was glaubst du, hat er gefragt, wenn ich reise nach Rumänien? Du bist direkt in die Gefängnis. Direkt vom Hauptbahnhof, du kommst in Gefängnis. Ja, Cornel, du bist Feinde des Diktators von Rumänien. Du weißt besser wie mich, also du bist der Feind. Der Feind mit großer D, mit großer F. Das Ehepaar Ceausescu kann ganz ungehindert reisen. Nikolai und Helena kommen gerade aus China und Nordkorea zurück. Nicht ohne ein Mitbringsel aus Asien. Den fast religiösen Persönlichkeitskult. Unser Stolz und unsere Ehre, Ceausescu und Rumänien. Aber nicht nur dem Diktator wird gehuldigt, auch der Diktatorin. Sie ist mit 13 von der Schule abgegangen, aber Kinder preisen sie in Gedichten als große Wissenschaftlerin und legendäre Heldin. Im Exil klingt Poesie anders, irgendwie melancholischer. Er sprach ziemlich gut Englisch und hatte auch aus dem Englischen eben ganz toll übersetzt, also sehr, sehr poetisch. Zum Beispiel einen Song der Folksängerin Melanie. Das berührend traurige Lied eines verlassenen Mädchens, Stars Up There. There should be stars up there. Trebuie să fie stele acolo sus, iar tu trebuie să stai lipit de mine, așa cum era odată. Cornel weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Linda beginnt als Lehrerin zu arbeiten. Ich hatte dann 1973 auch meine erste Dienststelle im Spessart angetreten und war dann plötzlich 350 Kilometer von München entfernt. Und war absolut ein schlechtes Leben für Kornel in dieser Zeit. Ein schlechtes Leben. Auch wenn hat er ein bisschen zu viel getrunken. Wenn hat, war Stunde des Programms. Kornel war absolut stark, klar, bis Ende des Programms. Nach diesem war ein Problem. Kornel ist alleine. Und weit weg im Gefängnis sitzt sein seltsamster Fanclub. Wir waren schon 6 oder 7. Alle mit den Briefen von Kornel Kiriak. Eine von Brasov. Und dann war eine von Trgovište. Da war ein Mann mit Brille, mit ganz dicke Brille. Kodrian. Und dann war ich und Paul Karol von Bistritz. Da war eine von Baia Mare. Und da war eine von Moldawien, von Jasch. Von jeder 2, 3 Kreise von Rumänien hat ein junger Mann genommen, so, weil die andere ein bisschen Angst zu haben, nicht mehr zu schreiben. Beim Hofgang erzählen sie sich alte Sendungen. Und ihr Idol Cornel Kiriak ist bald nicht mehr allein. Metronom 74. Linda kommt zurück. Die beiden spazieren durch Schwabing und schmieden Pläne. La microfon Cornel Kiriak pentru a vă prezenta încă o emisiune din cea de-a patra și ultima parte. Schöne Ringe gesehen, Platinringe, und die hatte Cornel dann besorgt und wir haben uns dann verlobt. Ja, war lustig. 1974. Das Ceausescu-System ist endgültig verankert. Der Konduktor lässt sich ein goldenes Zepter überreichen und ist nun erster Präsident in der Geschichte Rumäniens. Den Mut hat er nie verloren. Er hat auch nicht gegen das Regime gekämpft, sondern er hat versucht, das Bewusstsein der Menschen zu ändern und ihnen auch Trost zu spenden, weil er ja ganz genau wusste, dass die einfach Gefangene waren. Ne? Aber er war sicher, dass kommt ein Tag, wenn die ganze Sache kommt kaputt und kann er zurück nach Rumänien. Das sagt er auch seinen Studiogästen von Soft Machine, deren Caroline wir gerade hören. Well, let's hope that it will be one day the chance for you to play there. There is an audience as good as here in the West, and very open to the music. Well, you will see it if you will get that chance. I thank you very much, Carl Jenkins and Alan Holdsworth, for coming in our studio and speaking to the people in Romania. Mittlerweile hatte er dann auch Deutsch gelernt und so hatte er sich im Grunde genommen auf München und auf Deutschland schon eingestellt. Im Herbst ziehen die 24-jährige Linda und Cornel, 32, nach Moos-Inning, vor die Tore Münchens. Ja, es war ein Neuanfang für uns beide. Ne? Das ist ein Bungalow gewesen mit einem schönen Garten drumherum. Und waren ganz begeistert, haben uns auch gleich mal ein paar Sträucher gekauft und haben im Garten angefangen rumzugraben. Aber dann kam ja der Winter. Aveți salutul lui Cornel Kiriak. Der 4. März 75. Um 4:15 Münchner Zeit geht Cornel live auf Sendung. Den Anfang habt ihr schon gehört. Und um 17 Uhr ist sie vorbei. Er hat gesagt, auf Wiedersehen. Und von diesem Moment, was ist passiert, habe ich von anderen. Wir hatten noch ein Telefonat miteinander geführt, Cornel und ich, um 9 oder 9:30, da sagte er, ich bleibe noch ein bisschen. Er hatte, wie gesagt, 2 Lokale aufgesucht, wo er seine alten Bekannten getroffen hat. Die in der Ockhamstraße, die gehörte einem rumänischen ehemaligen Zirkuskünstler. Und unter anderem hat ihn ein junger Mann angesprochen. Und er hat gesagt, ich habe Hunger. Cornel war sehr großzügig. Immer wenn jemand hat, ein junger Mensch, Hunger, kommen sie zu essen, hat gegessen. Und nach dieser, wie habe ich gehört, der junge Mann hat gefragt, wo fahren Sie? Der wollte von ihm mitgenommen werden. Und als es läutete, dachte ich, der Cornel hätte den Schlüssel vergessen und bin aufgestanden und habe die Tür geöffnet. Ich war so ungefähr 8:30 in der Radio. Eine Bombe, was ist passiert? Die war jeder Kollege, da waren 3-4 Kollegen mit Augen, so unglaubliche Augen. Und um 2:30 morgens kam dann die Erdinger Polizei und läutete an der Tür. Ja, und dann haben sie es mir gesagt. Und es war Gurian, der Produktionschef, hat zu mir gekommen und gesagt, ich habe gesagt, was ist Gurian, was ist das? Er hat gesagt, Cornel ist gestorben. Eine Studentin findet ihn nachts um 2 am Luitpoldpark neben seinem Auto liegend. 12-mal wurde ihm ein Messer in die Brust gestochen. Der 17-jährige Junge, der Cornel in der Kneipe angesprochen hatte, gesteht. Seine Version: Raubmord. Also, ich war klar für mich, dass dieser junge Mann war benutzt. Weil er wusste nicht, hat jemand gekommen von Gang, 10.000 deutsche Mark und du musst machen kaputt, dieser Typ. Und das war alles. Aber nach meinen Informationen, Frau Ceausescu hat bezahlt 1 Million Dollar zu Finish Leben des Cornel Kiriak. Seine Asche wird am Friedhof Reinvierea, Bukarest, beigesetzt. Ein weißer Grabstein mit eingemeißelten Kopfhörern und der Inschrift Generation Make Love, Not War. Ein Foto. Cornel mit Vollbart und Ringelpulli vor dem Mikrofon. Jeden Abend entfernt der Geheimdienst kleine Kreuze, Kettchen und Blumen der Fans. Im Unterbewussten wartet man immer, dass er kommt. Ne? Und irgendwann mal merkt man, es ist doch wirklich wahr. Er kommt nicht mehr. Ne? Wie hieß eigentlich der letzte Song, den Cornel gespielt hat? Groundhogs, ku Joker's Grave. Grave heißt Grab. Das Wort Joker kann Witzbold heißen. Oder die höchste Karte in einem Kartenspiel. Oder kleiner Fehler im System, der irgendwann eine ganze Konstruktion zum Einsturz bringt. Nach Cornels Ermordung 1975 wird sein Fan Emil Hidos entlassen. Er ist jetzt 25. Für mich die wahre Gefängnis war nachher. Der erste Tag war ich raus an die Straße. Alle meine alten Freunde, nie eine hat einen guten Tag oder Hallo, wollte niemand mit mir reden. Seine Lieblingssendung gibt es nicht mehr. Sein Vorbild ist tot. Aber er hat noch alte Aufnahmen und kellnert wieder. Da war eine riesen Terrasse und da war ein Band am Abend gespielt. Und am Vormittag, da war niemand, da habe ich die Lautsprecheranlage eingeschaltet und mein Tonband an diese Geräte eingeschaltet. Eine letzte mutige Verbeugung vor seinem Helden. Dann habe ich mit dem Metronom ziemlich laut, die ganze Biergarten hat gehört. Und da hat es gelaufen, 1,5 Stunden ungefähr. Nachher ist schon die Sekuritate gekommen, hat mich geschlagen. Sie wollen den jungen Kellner als Spitzel. Der weigert sich und landet bei der Müllabfuhr. Auch da drangsaliert ihn die Geheimpolizei weiter. Aber da ist ganz tief hier, bei erster Möglichkeit muss ich raus von Rumänien. Weil mein Leben dort ist nichts mehr. Die Versorgungslage wird immer schlimmer. Im Winter frieren Heizungsrohre ein. In den Wohnungen ist es 12 Grad. Ceausescu reist Bukarests Altstadt ab, um sich einen monströsen Palast zu bauen. 1986 kann Emil endlich ausreisen und macht sich in München auf Spurensuche. ist eine Gaststätte dort und dann ist eine Araltankstelle und dahinter der Araltankstelle ist so eine Ecke. Das hat zu mir gesagt der Mann von der Gaststätte, ein alter Mann. Und hat mich gezeigt, schau mal, da ist die Stelle, wo ist von den Konnektreaktor. Und da einfach habe ich geweint. Winter 1989. Rumänien ist die groteske und letzte stalinistische Diktatur Europas. Am 18. Dezember eröffnet die Armee das Feuer auf junge Demonstranten in Timișoara. 4 Tage später lässt der Kondukator, 71 Jahre alt, 100.000 Regimetreue nach Bukarest karren. Von einem Balkon über dem Platz der Republik aus will er zeigen, dass er Herr der Lage ist. Live im Fernsehen. Weiterhin danke ich den Organisatoren dieser großen Volkskundgebung, die dorim o schimbare în favoarea păcii. Wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Și a dreptății. Trăirea lui Ușel, revoluție. Allo! Allo! Gut, es hat nicht wirklich jemand Cornels Metronom aufgelegt, wie Emil auf der Restaurantterrasse. Aber die Revolution kommt auch so. Das Diktatoren-Ehepaar flüchtet. Ein paar Tage und einige tausend Tote später ist alles vorbei. Die Ceaușescus werden vor einem Kriegsgericht verurteilt und am 25. Dezember erschossen. Die letzte osteuropäische Diktatur ist am Ende. Ein Joker, ein kleiner Fehler im System namens Cornel Kiriac, hat sich als Sandkorn im Getriebe erwiesen. 14 Jahre nach seiner Ermordung. Bis heute erinnert kein Denkmal, kein Platz und keine Straße an Cornel Kiriac, den berühmtesten und gleichzeitig einsamsten Radiodiskjockey der Welt. Nicht in Rumänien, nicht in Deutschland. Das war Lost in Music, die Cornel Kiriac Story. Mit Cornel Kiriac, Linda Schuster, Emil Hidos, mir, Trudi Dumitrescu, Jimi Hendrix, den Ceaușescus und vielen anderen. In Memoriam Max Banuș, Technik Daniel Seiler, Regie Patrick Banuș, Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2008.